Griff vorn an der Front in die Partisanenmut. Der tat das nicht für Geld, denn Michel ist mein Held. Schlug er auf für uns, so manche Schlachten auf dem Feld hatte sie Michel seinerzeit erkannt. Sind die Feinde schon auf und davon gerannt. Lebt denn der alte Stahlmichel noch, Stahlmichel noch, Stahlmichel noch? Lebt denn der alte Stahlmichel noch, Stahlmichel noch? Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, er lebt noch, stirbt nicht. Er ist schon sehr betagt, doch hat sich nie beklagt und schert sich einen Dreck, was man heute über ihn sagt. Er hat es nie bereut, so ist das noch bis heute. Er blieb der Fahne treu, hat nie einen Kampf gescheut. Rasselnde Ketten, dröhnender Motor. An der Spitze Michel und sein Panzerkorps. Lebt denn der alte Stahlmichel noch, Stahlmichel noch, Stahlmichel noch? Lebt denn der alte Stahlmichel noch, Stahlmichel noch? Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, stirbt nie. Michel ging nach vorn, gab keine Schlacht verloren. Den Pulver, das flog er, ging die Nasen um die Ohren. Doch ihm und sich versah, egal was auch geschah. Der Michel war nicht tot zu kriegen, er war wieder da. In den Ardennen und in der Normandie war sein Königssieger mit von der Partie. Rollt denn sein alter Königssieger noch, Königssieger noch, Königssieger noch? Rollt denn sein alter Königssieger noch, Königssieger noch?